Ja, und das ist nach soziologischen Standards sozusagen gefährdend. Hallo zusammen, willkommen bei Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist das Mietproblem in Deutschland. Und zwar steigen die Mieten von Jahr zu Jahr momentan hier in Deutschland, vor allem in den Großstädten. Und wir wollten uns mit diesem Thema genauer beschäftigen, kurze Situation schildern und dann vielleicht einige Lösungsansätze vielleicht noch besprechen. Fangen wir erstmal mit den Zahlen an. Laut der Bundesregierung zahlt heutzutage fast jeder sechste Haushalt in Deutschland mehr als 40% des Nettoeinkommens für die Miete. Ja, und das ist nach soziologischen Standards sozusagen gefährdend für den Lebensstandard, dadurch, dass dann tatsächlich zu wenig Geld bleibe, für andere Bereiche des Lebens zu nutzen. Das heißt also, es wird dann immer eine Art Schmerzgrenze von der Soziologie angesetzt, die sich um etwa 30% des Nettoeinkommens dreht. Dabei hält die Bundesbauministerin Barbara Hendricks die Mietpreisbremse immer noch für eine mögliche Lösung, wobei sie vom Berliner Landesgericht für verfassungswidrig erklärt wurde. Es gibt ein Urteil vom Landgericht Berlin, der wie folgt dann ausfiel. Die Mietpreisbremse verstößt nach Ansicht des Berliner Landgerichts gegen das Grundgesetz. Die Norm im bürgerlichen Gesetzbuch führe zu einer ungleichen Behandlung von Vermietern, was Artikel 3 widerspräche, nachdem wesentlich Gleiches gleich zu behandeln sei, teilte das Gericht mit. Es gibt auch viele Legenden über böse Banken, die eigentlich alle Wohnungen gekauft haben und jetzt an die einfachen Leuten vermieten. Diesem Mythos wird es zum Beispiel von der Zeitung Welt widersprochen. Und zwar geht es darum, dass die meisten Vermieter doch kleine Anleger sind. Und zwar liegt der Anteil der privat vermieteten Wohnungen in Deutschland im Schnitt bei 60%. In großstädtischen Gebieten ist es sogar 2/3. Das heißt also, es sind nicht unbedingt mehrheitlich große Immobilienhändler oder Banken. Genau, und was könnte die Lösung denn für dieses Problem geben? In der ersten Linie geht es um Fertighäuser, die schnell zu bauen sind und gute Qualität haben. Hierbei ist aber das Problem, dass tatsächlich wohl nicht genug Grundstücke verfügbar sind, um Fertighäuser, das sind ja Einfamilienhäuser, tatsächlich dann auch in dem Maße zu bauen, wie es tatsächlich vielleicht auch für die Nachfrage entspräche. Die zweite Lösung ist der Umbau von Büroräume in die Wohnräume. Hier ist das Problem, dass solche Umbau manchmal teurer sein könnte als Abriss und der Neubau. Ferner ist es auch so, dass zum Beispiel in einer Stadt wie Frankfurt am Main etwas über 10% der Büroräume leer stehen, jedoch sich nicht jedes Bürogebäude dafür eignet, tatsächlich so umgebaut zu werden aufgrund der Baustruktur und notwendiger Sanierungsmaßnahmen, um tatsächlich Wohnungen daraus zu machen. Die dritte Lösung könnte die Steigerung vom Wohngeld sein, was wiederum auch ein staatliches Problem sein könnte, weil es eigentlich nie genug Geld gibt. Das heißt also, es ist so, dass tatsächlich jetzt durch die Erhöhung der Mietpreise in Deutschland die öffentliche Hand tatsächlich die Transfers in Gestalt von Wohnungsgeld an Haushalte enorm hat steigern müssen. Jedoch ist die Frage, ob das jetzt ad aeternum so weitergehen kann. Offensichtlich ist es so, dass die Parteien, die womöglich im Rahmen einer Jamaika-Koalition eine neue Bundesregierung bilden könnten oder werden, tatsächlich alle dahingehend übereinstimmen, dass Wohnungsgeld tatsächlich immer noch ein Instrument sein soll und die entsprechende Aufstockung, um der Mietpreisentwicklung in Deutschland entgegenzuwirken, dahingehend entgegenzuwirken, dass die Nettoeinkommen der Haushalte nicht weiter sinken. Gustavo, wie siehst du das? Ist das Problem überhaupt lösbar? Das ist ganz schwer zu sagen. Es sind sicherlich mehr Investitionen notwendig. Das heißt also, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, es gibt da keine andere Alternative, als dass der soziale Wohnungsbau durch den Staat stärker gefördert wird, finanziert wird und dass mitunter vielleicht dann auch die Maßnahmen, die wir angesprochen haben, etwas mehr gefördert werden, durch Schaffung von mehr Grundstücken für Fertigbauhäuser zum Beispiel auch, beziehungsweise dann auch durch eine gezielte Umbaukampagne vom nicht genutzten Büroraum, sofern verfügbar und sofern dafür nutzbar. Aber ist das Problem nicht eher so strukturell und vielleicht europaweit? Weil Deutschland ist das einzige Land, dem momentan wirtschaftlich gut geht. Und, ich denke, dass das Problem anders herrührt, nämlich durch die enorme Zunahme der Single-Haushalte. Das heißt also, das Segment, das überproportional verteuert wurde, sind kleinere Wohnungen in Großstädten. Und das besonders in Standorten von größeren Universitäten. Das heißt, da gibt es eine ganz klare Relevanz. Anstieg der Studierendenzahlen in deutschen Hochschulen, Fachhochschulen, Berufsakademien. Zugleich dann aber auch keine neuen Baumaßnahmen zur Erhöhung der entsprechenden Wohnungsmöglichkeiten oder Wohnmöglichkeiten. Und das konzentriert sich dann ganz besonders stark auf dieses Segment. Das heißt, das wirkt sich dann auch dementsprechend auch aus auf die Mietpreise für Single-Wohnungen in deutschen Großstädten. Und was glaubt ihr? Ist das Problem mit Mieten in Deutschland wirklich super, super wichtig? Oder denkt ihr, dass sich das nach und nach sowieso aufgrund bestimmter anderer Faktoren wie der demografischen Entwicklung oder durch sozusagen Entwicklungen hin raus aus der Stadt, hin zum Land oder kleineren Gemeinden von selbst lösen wird, ohne weitere Baumaßnahmen? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen, und bis zum nächsten Video. Ciao! Okay, danke und ciao!